jeden Ton teilen, um sein Herz zu schauen. Doch Krieg ist ein Tag in jener Welt, ohne dabei geht es nur um Geld. Schlechtes, aber kein Verrat. Doch sterben mussten sie ohne Grund, niemand denkt nach bis in den Tod. MPSMG, AKMG. Was sie Opfer taten, sie waren leichte Beute. Jemand geht sie total, ohne sein Herz zu schauen. Doch Krieg ist Alltag in jeder Welt, und dabei geht es nur um Geld. Menschen sterben, ohne dass sie was taten. Sie taten nie etwas Schlechtes, haben kein Verraten. Doch sterben mussten sie ohne Grund. Niemand denkt nach bis in den Tod.